du klein warst, da warst du schon ein Arschloch. Und heute bist du älter, geändert hat sich nicht. Dein jämmerliches Leben beruht nicht nur auf Dummheit. Du mieser kleiner Pisser, dein Leben ist ein Du bist so blöd, blöd, blöd. Deine Blödheit schießt du mir in die Höhe. Dein Arsch, Arsch, Arsch, wie er im Buch steht. Du bist so blöd, blöd, blöd. Du bist der echte Plage, die auf dich voll zu spielen und lass dich überfahren. Große Fresse, doch leider nichts dahinter. Wenn Ärger kommt, dann rennst du standesgott wie dein Mann. Jedes Mal aufs Neue bin ich zutiefst verwundert. Es ist doch recht beachtlich, wie hoch man Scheiße stapeln kann. Du bist so blöd, blöd, blöd. Deine Blödheit schießt du mir in die Höhe. Dein Arsch, Arsch, Arsch, wie er im Buch steht. Du bist so blöd, blöd, blöd. Du bist der echte Plage, die haben die voll zum Spielen und lass dich überfahren.